Erster König Belsazar veranstaltete ein großes Festmahl für 1000 seiner wichtigsten Beamten und trank in ihrer Gegenwart Wein. Zweiter, während er den Wein genoss, befahl Belsazar, die wertvollen Gefäße aus Gold und Silber aus dem Tempel in Jerusalem herbeizubringen. Dritter, die Diener brachten die goldenen Gefäße aus dem Gotteshaus, damit der König, seine Beamten und seine Frauen daraus trinken konnten. Vierter, sie tranken den Wein und lobten dabei ihre Götzen, die aus verschiedenen Materialien wie Gold, Silber, Eisen und Holz bestanden. Fünfter, plötzlich erschienen Finger einer menschlichen Hand, die gegenüber dem Leuchter Worte an die weiß gestrichene Wand des Palastes schrieben. Sechster, als der König die schreibende Hand sah, wurde er blass vor Angst und seine Knie zitterten vor großem Schrecken. Siebter, der König rief laut nach seinen Wahrsagern und Gelehrten, damit sie ihm die geheimnisvolle Schrift an der Wand erklärten. Achter, obwohl alle Weisen des Königs herbeikamen, konnte keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König die Bedeutung erklären. Neunter, deshalb erschrak König Belsazar noch mehr, sein Gesicht wurde ganz bleich und auch seine Beamten waren völlig verwirrt. Zehnter, als die Königin vom Lärm im Speisesaal hörte, trat sie ein und versuchte, den König mit beruhigenden Worten zu trösten. Elfter, sie erzählte ihm von einem Mann namens Daniel, der schon unter seinem Vater Nebukadnezar wegen seiner göttlichen Weisheit bekannt war. Zwölfter, da Daniel Träume deuten und schwierige Rätsel lösen konnte, sollte der König ihn rufen lassen, um die Schrift zu erklären. Dreizehnter, Daniel wurde sofort zum König geführt, der ihn fragte, ob er wirklich jener Gefangene aus dem Land Juda sei. Vierzehnter, der König sagte zu Daniel, dass er von seinem außergewöhnlichen Verstand und seiner großen Weisheit gehört habe. Fünfzehnter, er erklärte, dass die anderen Weisen die Schrift nicht lesen konnten, obwohl sie es im Auftrag des Königs versucht hatten. Sechzehnter, der König versprach Daniel wertvolle Geschenke und eine hohe Machtposition, falls er die Bedeutung der Worte erklären könne. Siebzehnter, Daniel antwortete dem König, dass er seine Geschenke behalten könne, er ihm aber trotzdem die Schrift erklären werde. Achtzehnter, zuerst erinnerte Daniel den König daran, dass der höchste Gott seinem Vater Nebukadnezar große Macht und Ehre gegeben hatte. Neunzehnter, wegen dieser Macht fürchteten ihn alle Völker, da er über Leben und Tod sowie über Erfolg und Misserfolg entschied. Zwanzigster, doch als sein Vater stolz und übermütig wurde, stürzte Gott ihn von seinem Thron und nahm ihm seine königliche Würde. 21. Er lebte wie ein Tier bei den Wildeseln und fraß Gras, bis er erkannte, dass Gott über alle menschlichen Reiche herrscht. 22. Daniel warf Belsazar vor, dass er sich trotz dieses Wissens nicht gedemütigt habe, obwohl er der Sohn des Königs war. 23. Stattdessen hatte er die heiligen Gefäße Gottes missbraucht und tote Götzen geehrt, anstatt dem Gott zu danken, der sein Leben hält. 24. Aus diesem Grund hat Gott die Hand gesandt, die diese Worte an die Wand des Palastes geschrieben hat. 25. Die Worte, die dort geschrieben stehen, lauten Mene, Mene, Tekel und Afasin. 26. Das Wort Mene bedeutet, dass Gott die Tage deiner Herrschaft gezählt hat und sie nun zu Ende gehen. 27. Das Wort Tekel bedeutet, dass Gott dich geprüft hat, aber du hast die Erwartungen leider nicht erfüllt. 28. Das Wort Peres bedeutet, dass dein Reich geteilt und an die Völker der Meder und Perser übergeben wird. 29. Danach befahl Belsazar, Daniel mit Purpur zu kleiden und ihn zum dritthöchsten Herrscher im ganzen Reich zu ernennen. 30. Doch noch in derselben Nacht wurde der König Belsazar getötet, genau wie es die Schrift an der Wand angekündigt hatte.